Hallo, hier ist der Graf von Unheilig. Ihr hört NRW Chaos Radio. Und dann begrüße ich erstmal alle Hörer hier vom NRW Chaos Radio und wünsche allen einen wunderschönen Mittwochmorgen. Es ist Mittwoch, der 16. März 2011, 9 Uhr, eine Minute und Zeit für Frühstücksradio. Ganz allein über den Famous Walk. Ich war beinahe schon überall, hab fast die ganze Welt gesehen. In den nächsten 2 Stunden versuchen wir, also Dazani, welches noch im Berliner Stau steckt, morgendlichen Morgenstau steckt, und ich, der Werner, eure musikalischen Wünsche aus Berlin zu erfüllen. Ja, also wie gesagt, Dazani verspätet sich um circa 10 Minütchen, Viertelstündchen. Sie hat mir schon geschrieben, angetelebimmt hat sie schon und festgestellt, dass ihr Navi sie immer im Kreis führt. Soll sie doch lieber ohne Navi fahren, ist viel einfacher. So, also die teflonische Gruß- und Wunschbox, die Bimmelbox, natürlich die Messenger, der MSN, der ICQ und der Yahoo. Und natürlich nicht zu vergessen, der IRC-Chat sind dann fest in meiner Hand. Wenn ihr denn musikalische Wünsche habt, die können dann so einfach bei mir eintreffen. Doch jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich noch die Gitta und wünsche ihr natürlich einen wunderschönen guten Morgen. Genauso begrüße ich im IRC-Chat den Olli, den Chefarzt Dr. Joe und natürlich das Kölsche Lara Croft, das Karin, und wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Stadt, die keine Grenzen kennt, das Gefühl, dass man noch frei hat. Ja, und der Dr. Joe schreibt mir gleich im Chat, da hat er ja recht, ein Star lässt immer auf sich warten. Deswegen kommt da Zanni mit ein klein bisschen Verspätung an. Aber nun erstmal, wie gewohnt, sage ich noch einmal die mit den Prinzen. Guten Morgen. Dr. Joe, du stehst schon seit 6 Uhr am Bahnhof mit der Fahne in der Hand. Ja, da stehst du denn lange, weil dat Zanni kommt ja mit dem Auto, die will ja nicht mit der Bahn fahren. Die muss sich ja durch das Berliner Verkehrsgewühle am Morgen durchwühlen. Weiß ich auch nicht warum, aber naja, unsere S-Bahn fährt ja nur so, wie sie will, nicht wie sie soll. Und Lara, warum hab ich eine verkehrte Brille auf? Ich kann doch gut sehen. Hab doch mein Hörgerät wieder drinnen. Jetzt begrüße ich noch im IRC-Chat ganz herzlich die Michelina von uns auf der Kichererbse. Die sind mal gleich richtig mit dem Namen angesprochen. Nicht wieder, der sie mir vorwirft, sie heißt nicht Hollandien, sie heißt Michelina. Des Weiteren begrüße ich ganz herzlich den Lutz. Und der Lutz grüßt mal. Na, meine Wenigkeit, da Zanni, die ja noch unterwegs ist, irgendwo im Auto, die ganze Chaos-Klinik, alle Hörer und Hörerinnen. Und dann hat er sich gewünscht, als Musikwunsch, Helene Fischer, du fängst mich auf und lässt mich fliegen. Na gut, okay. Noch nie so weit wie du und diese Zärtlichkeit. Ich fühl, dass du anders bist. Ich streif die Angst von meiner Haut, hab mich noch nie

So, bevor es jetzt gleich weitergeht mit einem anonymen Musikwunsch, der kam wieder mal mit dem Wunschbutton. Da traut sich jemand nicht mit uns zu sprechen. Also, mit uns ist ja gut gesagt, mit mir. Sunny lässt ja immer noch auf sich warten. Die hat, glaube ich, Pedalantrieb in ihr Auto eingebaut. Jetzt begrüße ich erstmal noch ganz herzlich die Kollegin Dat Eisi im Iglo und wünsche ihr natürlich einen wunderschönen guten Morgen. Dann natürlich nicht zu vergessen, myself und ihre Kampfcity ebenfalls einen wunderschönen guten Morgen. Und im IRC-Chat ist der Husky noch eingetroffen. Ebenfalls einen wunderschönen guten Morgen. So, und jetzt geht's weiter mit dem ersten, der erste Wunschbutton-Song. Bernd Stelter mit der Bernds beste Hitmix. Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich zähl sie jeden Tag, es werden halt nicht mehr. So ein Bär scheint in der Tierwelt überhaupt keinen Vergleich. Man kann mit Bären prima kuscheln, denn so ein Bär ist herrlich weich. Wer's einmal ausprobiert hat, will immer mehr. Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich zähl sie jeden Tag, es werden halt nicht mehr. Man kann mit Bären prima kuscheln, denn so ein Bär ist herrlich weich. Wer's einmal ausprobiert hat, will immer mehr. Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich weiß nicht, wo der wohnt und warum der das nicht kann. Ich sitz hier mit meinen Freunden und der Ober kommt nicht ran. Und seit ewiger Zeit bestell ich hier ein helles Obertacken helles. Fast jedes Mal sah ich ihn auf seinem. Möbel im hohen Gras rumlümmeln. Wer hat schon ein Kaninchen mit nem Hasenzahn gesehen? Ja, so ein Leben als Kaninchen, das ist schön. Ob es stets auf allen Vieren fällt mir um so ein Kanickel. Und sogar beim Pubertieren kriegt's nur äußerst selten Pickel. Das Finanzamt spricht nicht vor, es hat mit gar nichts was am Hals. Und legt es sich mal aufs Ohr, hat es noch mehr Platz als Prinz Charles. Im nächsten Leben werd ich lieber ein Kaninchen. Das ist viel schöner als ein Bär oder ein Bienchen. Da könnten wir uns jeden Tag im Park versammeln. Und dann genau wie ich das mag bis in den frühen Abend lecker Möhrchen mümmeln, im hohen Gras rumlümmeln. Wer hat schon ein Kaninchen mit nem Hasenzahn gesehen? Ja, so ein Leben als Kaninchen, das ist schön. So, es hat eben an der Tür geläutet. Das Stimmlein ist da. Das Berliner Lieblings-Sunny. Doch zuvor letzte Instanz mit das Stimmlein. Ich habe es geschafft, 22 Kilometer zu Berni in Berlin ist ein ganz schöner Kampf. Ja, ich sehe, wir sind schon zahlreich erschienen. Guten Morgen! Ach, guck mal, wer hier alles da ist. Der Lullibär ist auch schon da. Die Lara, der Joe, der Husky. So viele Leute hier und 1000 Messenger-Fenster kennen mich doch ja nicht mehr aus. Ein Keks ist da. Guck mal, Kerstin ist auch schon da. Gitter ist da, Die Eisi ist da, der Lutz ist da. Meine Güte, ich bin völlig sind überfordert. Sind doch also reichlich da. Der Werni zeigt mir zwei PC-Bildschirme und ich komme nicht mehr klar. Welche erotische Stimme, oh Gott. So, und jetzt hat sich der Dr. Joe noch rausgesucht, damit der Zanni schneller kommt. Berlin und Take My Breath Away. Und ab geht die Post. We'll be right back. Heisi fragt mich, ob ich die Treppen hochgerannt bin zu Werni. Natürlich, auf einer Pobacke. Sunny wohnt ja auch im vierten Stock. Ohne Fahrstuhl. Ist immer gut für die Po-Muskeln. Ja, und wurde herzlich begrüßt mit einem frischen Kaffee. Also, wenn das mal kein Service ist. Ich möchte mal sagen, dass der Olli mich hier anstupst und sagt, ich bin eine Quietsche-Quatsche-Tante. Das kann ich mal definitiv belegen. Und ich begrüße noch den Lutz, falls ich dich vorhin vergessen habe. So, ja, weiter geht's bei uns im Programm jetzt mit dem Wunsch von, ja, von meiner Umbenennung. Nicole Nadine hat sich nämlich gewünscht, Silbermond mit Das Beste. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll, um mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du schläfst neben mir ein, ich könnte dich die ganze Nacht betrachten. Sehen, wie du schläfst, hören, wie du atmest, bis wir morgen erwachen. Hast es wieder mal geschafft, mir den Atem zu rauben. Wenn du neben mir liegst, dann kann ich jetzt kaum glauben, dass jemand wie ich so was Schönes wie dich verdient. So, lieber Keks Nadine, wie auch immer, es tut mir leid, dass ich in dein Lied reinsprechen muss, aber der Lullibär, genannt auch Olli, schreibt doch gerade, wer hat da was von erotischer Stimme gesagt? Kein Wunder, der Sunny kennt sich auch mit Nägeln aus. Sag mal, mein Freund, bei dir knattert's wohl im Kopf. So gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten. Es ist schön, dass es dich gibt. Dein Lachen macht süchtig, fast so, als wär's nicht von dieser Erde. Auch wenn deine Nähe Gift wäre. Ich will bei dir sein, solange bis ich sterbe. Dein Verlassen würde Welten zerstören, doch daran will ich nicht denken. Viel zu schön ist es mit dir, wenn wir uns gegenseitig Liebe schenken. Betank mich mit Kraft, nimm mir Zweifel von den Augen. Erzähl mir tausend Lügen, ich würde sie dir alle glauben. Doch ein Zweifel bleibt, dass ich jemand wie dich verdient hab. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Bist du die Ruhe und die Zuflucht? Weil alles, was du. Ich muss leider nochmal dazwischen reden. Ich bin eigentlich dafür bekannt und habe ich schon erwähnt, dass der Olli einen mächtigen Knall hat. Ja, ich sage ja, in Duisburg ticken die Uhren anders. Die einzig wahren sind wir Berliner. Icke und Werni hier voll am Start. Eben, die Bundeshauptstadt ist mal immer vorne weg. Ist doch ganz einfach. Ja, und wie sagt der Berliner, wer mich haut, den hau ich wieder. Nicht wahr, Herr Lulli? Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Achso, Lutz, du bist dran und zwar kommt jetzt dein Lied, nämlich Rockstroh und Tanzen. Also sehr geehrter Herr Hassi, da verschlucke ich mich ja glatt an meinen leckeren Kaffee. Also ich muss mal den Herrn Lu recht geben. Welch ein Geschleim. Lieber Joe, ich möchte mal sagen, dass wir hier keine Hüften schwingen, weil wir sind beide nicht mehr die Jüngsten. Werner schon leicht über 30, Sunny kurz nach der 30, aber trotzdem sind wir noch sexy und knackig. So ignoriere mich von vorn, von hinten, von unten und oben. Die üblichen Dinge sind für heute verboten. Ich zeig dir alles, es gibt kein Tabu. Wenn du dich traust, bist du mein Rendezvous. Ich zeig dir alles, Kerne kann. Guten Morgen, Tina, nach Oberhausen. Übrigens habe ich schon erwähnt, dass ich vollkommen überfordert bin. Hier blinken 1 Trillion Fans da. Der Werner sagt immer nur nach links, nach rechts und da. Und jetzt blinkt es da. Ich bin völlig überfordert. Ich weiß ja nicht mehr, was los ist. So, aber jetzt erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Die große Ina mit dem kleinen Tö. Ja, und dann grüßen wir natürlich noch meinen Lieblings-Hip-Hop-Rapper hier. Liebe Grüße nach Holland. Oh Gott. Der Patrick muss jetzt nämlich zur Schule. Genau, so, einen wunderschönen guten Morgen, Enrico. Ja, Enrico, guten Morgen. Ja, so, jetzt kommt der Wunsch von unserem labernden Lolli, weil der findet den Song so klasse. Dabei ist der so gemein, der Song. Aber na gut, die Blutjungs mit, wie hieß der? Wunder der Schwerkraft. Ja, Wunder der Schwerkraft. So, jetzt. So, jetzt. Auf einer Brücke stand ein Junge und er sah mich fröhlich an. Er spuckte über das Geländer auf die graue Autobahn. Ich fragte mich, was er hier machte, was ihn wohl hier oben hielt. Interessierte er sich für Autos oder hat er nur gespielt? Er hob den Finger und dann zeigte er auf einen dunkelroten Fleck auf dem Teer. So, es war schön mit euch. Ich habe beschlossen zu gehen. Ich bin völlig überfordert. Hier blinken 1 Trillion Fenster und irgendein Depp hat jetzt aber noch angerufen. Vielen Dank, vielen Dank. Fallen gar nicht immer nur auf ihre Füßchen. Katzen fallen manchmal auf den Kopf, wenn man sie richtig werfen tut. Provokant war seine These und es schien mir sehr gewagt, dass ein Bub von 8, 9 Jahren gegen altes Wissen quakt. Aus einem Körbchen zog er ein graues Tier und im Versuchsaufbau bewies er mir, wow. Katzen fallen gar nicht immer nur auf ihre Füßchen. Katzen gehen manchmal auch kaputt. Katzen fallen gar nicht immer nur auf ihre Füßchen. Katzen fallen manchmal auf den Kopf, wenn man sie richtig werfen tut. Ich mühsam deine Katze und das Vieh ist scheiße schwer. Du lässt sie sonst nicht aus den Augen, aber du bist beim Friseur. Und während die dort deine Locken abblondieren, werd ich mal eben meine Rückhand austrainieren. Wow. Katzen fallen gar nicht immer nur auf ihre Füßchen. Katzen gehen manchmal auch kaputt. Katzen fallen gar nicht immer nur auf ihre Füßchen. Katzen fallen manchmal auf den Kopf, wenn man sie richtig werfen tut. Wenn man sie richtig werfen tut. Oh, Katzen fallen gar nicht immer nur auf ihre Füßchen. Katzen gehen manchmal auch kaputt. Katzen fallen gar nicht immer nur auf ihre Füßchen. Katzen fallen manchmal auf den Kopf, wenn man sie richtig werfen tut. Yeeha! Wie geil ist das denn? Das ist Suluhu, die alte Stotter-Moderationstante, ist wieder auf dem Benevitz her. Ja, super das. So, und weiter geht's mit einem musikalischen Wunsch aus der Chaos-Klinik von unserem Chefarzt Dr. Joe. Queen mit Don't Stop Me Now. Brauchen wir ja nicht mehr. Der Zanni ist ja da. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. So, ihr Hübschen, es war schön mit euch. Ich gebe auf und Sunny sagt, ich will keine Wünsche mehr. Es blinkt und hört gar nicht mehr auf zu blinken. Der Werder macht hier einfach klick, klick, klick, klick, klick und alles geht irgendwie voran. Und übrigens habe ich schon erwähnt, dass ich Duisburg hasse. Sag mal, Herr Lu, hast du Langeweile? Du musst hier nicht mit 12 Trillionen Fenstern mich anschreiben. Meine Äuglein sind so schon überfordert. Ich bitte dich, ich bin nicht mal 12 Stunden wach und noch ein Fenster. Herr Kaspers, ich trete sie in ihren kleinen, alten, faltigen Po. Guten Morgen, lieber Heike. Zucker, Zucker, Zucker, süße Grüße aus Berlin und liebster Herr Oliver Kaspers. Hiermit kriegen Sie eine offizielle Abmahnung zur Belästigung der zauberhaften Moderatorin in Berlin. So, der Werner sagt, ich muss hier klicken, da klicken. Genau, das ist doch ganz einfach. Kann man doch einfach gar nicht verlernen, Sunny. Ja, das sagt der Mann, der hier täglich dran sitzt und klickt. So, lieber Keks, Nadine, Nicole, jetzt kommt dein Wunsch, nämlich Madcom mit Freak Like Me. Achso. Oh, remember who this girl might be. And then she came back and I couldn't believe my eyes. This pretty young thing with her eyes on me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky eeky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. No one's gonna do you a freaky like me. Freaky like me, freaky like me. Ihr kleinen Wuselratten. Bernie ist in der Küche und schimpft mit den Katzen. Hier klurrt es nämlich an allen Enden. Es klurrt schon wieder. Ja, und Berlin ist ein bisschen wolkig, ein bisschen kühl. Es sieht leicht verregnet aus. Aber hey, Mann, diese olle Box. Jetzt klingelt es schon wieder. Do you as good as freaky as I do? Shawty, no one ever, ever, ever could do. Do you as good as freaky as you're I do? You're making me crazy when you tell me like that. You're freaky, icky, got me hooked, you're right on track. Every time you leave, I wanna text you right back. Turn back, I need that. No one can freak me like that. A mirror, a mad call. No one can freak you like that. Ja, der Verdi ist süß. Der sagt, ich soll drücken und erzählen. Ja, dann erzähle ich mal was. Ich weiß ganz genau, wer hier geklickt hat. Nämlich, gu, gu, gu, gu. Naja, wie machen Vögel? Piep, also, piep, piep, piep, piep, zwitscher, zwitscher. Für dich, Schätzchen. Myself. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Holland, aus der Chaos-Klinik. Ja, es grüßt euch euer Dr. Joe und ich begrüße natürlich ganz herzlich, und das lasse ich mir nicht nehmen, die allerliebste Sonny, die Zuckerschnute und natürlich den lieben, netten Kollegen, den Werner. Und Olli, willst du da Zünnimmer nicht mehr ärgern? Du willst dir doch keine Feinde machen, und damit ist auch mein Wunsch für heute ausgesprochen. Keine Feinde machen, der fröhlich. Bitteschön. Ich wünsche euch noch eine tolle Sendung und ihr seid ganz einfach super. Grüße an alle Modis und Hörer. Tschüssi, euer Joe. Schaffe mal eine Freundin, ja, sie war nicht gerade die Hälfte, aber noch und sah verdammt gut aus. Verwechselte Plus mit Minus und war sich sicher, dass es klappt, doch stand unter Strom. Hab mich immer gewarnt, du passt auf, da liegt die Scheiße und sie langt selber rein. Wie der Ball am Boden liegen, bin ich jetzt wie ein großer Star, da du, wer liegt denn da? Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch es ist doch wahr, wunderbar. Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch du hättest doch auch gelacht, wenn es mir geschah. Selbst im Automatik frag, muss sie nach der Kupplung fragen und kam nicht mehr klar. Und bei Nasenblut griff sie zum OP und fand's okay. Ich war auch zu blöd, mir ihren Namen zu merken. Sie war öfter in der Gegend, sah mich strafend an. Und dann war ich dran, und dann war ich dran und sagte nur: Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch es ist doch wahr, wunderbar. Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch du hättest doch auch gelacht, wenn es mir geschah. Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch es ist doch wahr, wunderbar. Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch du hättest doch auch gelacht, wenn es mir geschah. Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch es ist doch wahr, wunderbar. Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch du hättest doch auch gelacht, wenn es mir geschah. Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch es ist doch wahr, wunderbar. Du, ich will mir noch keine Feinde machen, doch du hättest doch auch gelacht, wenn es mir geschah. Simple Red war hier von, das war doch von der Nadine Nicole, hat sich doch Simple Red rausgesucht, ja. Was? Ich glaube nicht. Ne, naja, auch egal. Werni, wir müssen erstmal die Wolke begrüßen. Ach ja, hallo Wolke. Und der Husky hat schon wieder Frauenbesuch. Ja, gestern war er beim Friseur. Ich denke mal, er sieht heute hübscher aus als gestern. Und jetzt geht's erstmal weiter mit Simply Red. You make me feel brand new. Und Herr Lou, dein Lied gibt es nicht, du Nasenbär. Precious love. So. Gefunden. Ja, wir sind Profis am Werk, und zwar hat sich die Heike Simply Red gewünscht. Für mich am Mikrofon, ich danke dir und sage liebste Grüße nach Wuppertal. Taught me how to live again. Only you cared when I need. aber selbstverständlich eben bei uns die Radiomessis. Nur es sind 100.000 Fenster. Und eine da erstmal Trillion. Alle durchblicken, da kommt man naja durcheinander. Eine Trillion, ja, ihr lieben hübschen Menschen da draußen. Sunny ist das erste Mal seit geführten 50 Jahren wieder am Mikrofon und am Computer. Und ich bin ja eh kein PC. Ist der PC-Engel von Berlin, der zweite PC-Engel. Nein, nicht wirklich. Ich mache das Ding an und aus und bin froh, wenn es nicht piept und sagt Alarmvirus. Naja, wie auch immer, also die Messis gehen, alles ist in Berliner Hand, sehr geehrter Herr Dr. Joe. My love, whenever I was insecure, you built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Precious friend, with you I'll always have a friend. You're someone whom I can depend. So, ich mache hier alles. Nein, nicht wirklich. Ich guck mal, warte mal, ich weiß noch ungefähr, guten Morgen. Hier, von Enrico, jetzt kommt dein Wunsch, nämlich unheilig mit große Freiheit und Herr Lou, niemand redet hier Stuss, mein Freund. Wir gehen mal beide vor der Tür und dann kommt nur noch einer von uns drin und das bist nicht du. Du bist ein Kind der See. Und die Welt liegt dir zu Füßen. Dein Horizont erwacht und die Nacht lebt wie der Tag. Dein Stern steht über mir, zwischen Himmel und dem Meer. Impulsschlag der Gezeiten, führst du mich zu dir. Ich denk so oft zurück an dich, als du mein Zuhause warst. Setz ich meine Segel, bist du für mich da. Große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt. Du hast dich in mein Herz geträumt. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt. Du hast dich in mein Herz geträumt. Es ist schön, dich wieder zu sehen. So fliegt es durch den Sturm. Sag mal, wann red ich, wenn's blinkt? Ja, ja, jetzt kannst du reden, sonst kommt das ja nicht an, sonst versteht uns ja keiner. So, sehr geehrter Herr Olli, Sie haben jetzt die großartige Aufgabe, uns privat anzuschreiben mit Ihrem Lied, denn Ihr genuscheltes Ja-Wu kann kein Mensch finden in Wernis 1-Trillionen-Liste. Ja, das möchte ich nur mal dazu sagen. Als du mein Zuhause warst, setz ich meine Segel. Bist du für mich da? Große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt. Du hast dich in mein Herz geträumt. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt. Du hast dich in mein Herz geträumt. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Musik. So, erst nochmal Wolke, Vorsicht, unsere Drehtür ist ganz frisch geölt, da kann man ganz schnell rausfliegen. So, und jetzt Lutz, Ohren aufgesperrt, dein musikalischer Wunsch. Ach, ich, du hast den schönsten Po der Welt. Ja, es soll mal keine Anspielung sein. Woher kennst du Werners Hintern? Ich bin entsetzt, sehr geehrter Lutz. Nee, nee. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Arsch der Welt. Arsch der Welt. Arsch der Welt. Arsch der Welt. Und er schreibt es ja jetzt oft genug und ja, ja, ganz früher, es war einmal, da hat die Sunny mal für ihre Lieblingsbox immer Werbung gemacht, weil ich es total toll finde, wenn mich jemand anruft, außer der Herr Lou aus Duisburg. Sie haben jetzt Telefonverbot. Wir haben noch andere Herren und Damen hier am Start. So, ihr Hübschen, die Nummer findet ihr natürlich auf unserer Seite, über der Playliste auch. Eigentlich steht sie überall. Man kann sie nicht übersehen, wenn man des Lesens mächtig ist. Guck mal, und eigentlich könnten wir uns auch nennen Wernis und Sunnys Loveboat. Der Husky ist hier am Schäkern, da kracht die Schwarte. Der macht das Wölkchen ganz verrückt. Der Olli macht sich Feinde, wie immer. Ja, was soll man sagen? Es ist ein schöner Mittwochmorgen. Da hat gerade eine Frau Nu, hat da nur und ständig auf ihre wundervolle, heißgeliebte telefonische Wunsch- und Grußbox hingewiesen. Ne? Und hat tierisch geweint, wenn er keiner angerufen hat. Will man dem einen Gefallen tun, da ist das auch wieder nicht richtig. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Aber ich habe da mal noch einen Musikwunsch loszuwerden. Ne? Ich habe gehört, hier die Sittichtante hört zu. Ne? Dann spielt doch mal Yasu mit Don't Go. Ne? Schöne Grüße. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin. Und da triffst du... So, Herr Ollu, also den Song, den Sie sich da rausgesucht haben, der ist unmöglich. Wo haben Sie denn den her? Aber nicht aus meiner Playlist. Dafür jetzt der nächste Musikwunsch vom Olli. Udo Lindenberg mit Mädchen aus Ost-Berlin. Ich bin zwar kein Mädchen, der das jetzt ansagt, aber das macht ja nichts. Das Zulu hört aber dazu und lacht sich halb krank. Ja, wer sagt denn, dass ich aus Ost-Berlin bin? Ich bitte euch. Dass ihr gerne zusammen seid. Ja, wenn ich schon mal da bin, dann quatsch ich auch rein. Ja, also hier, sehr geehrter Herr Husky, hier ist das Nümmerchen. Der Joe hat es dir so schön reingetingert. Das ist die 0541 4x die 4 18 4 6 7. Und wir sagen, ruf uns an. Bada bang. Ist es schon 10 nach 11 und sie sagt, ey, du musst ja spätestens um 12 wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein. Ach, guck an, guck an. Das sind wieder mal die männlichen Zuhörer hier von wegen. Oh, ich rufe an, ich stöhne dir, was denn so? Ja, und jetzt schreibt, ah, ich trau mich nicht. Ja, sehr geehrter Husky, das gibt Abzug in der B-Note, würde ich mal sagen. Noch ja, die C-Note ebenfalls. B-C-Note. B-C, ah, du wirst nie Schwiegerpapas Liebling. Nee, nee. Ich komme wieder und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nervereien. Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein. Das nun bald in Ordnung bringen, denn wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Ja, Wolke, an deiner Stelle würde ich mir persönlich jetzt einen anderen Herzensmann aussuchen, weil wer sich nicht mal traut anzurufen, der hat ja nicht mal Mumm in der Hose. So, leckerer kleiner Keks, das ist für Nicole dich. Nicole Nadine. Nicole Nadine, Entschuldigung. Die habe ich extra so getauft. Ja, Mensch. Entschuldigung. Also hier ist dein Lied Luxuslärm mit Unsterblich. Denn das nur will ich hören, wenn ich traurig bin, weil ich so glücklich bin. Dir muss ich's nicht erklären. Meine Wut und meine Tränen, all mein Lachen gehört dir, nur dir, denn du kannst mich sehen, wie ich bin, ganz zerbrechlich. Du siehst mich. In die Tiefe ziehen. Doch ich ergebe mich nicht. Ja, Husky, ich würde sagen, jetzt hast du hier Lust. Du bist wieder glücklicher Single. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir hätten hier einen Mann, knackigen 39 im Angebot, glücklicher Single aus der Oberpfalz. Wie er aussieht, weiß ich nicht. Husky kommt aus Bayern. Nee, mir hat er gesagt Oberpfalz und ich soll auf keinen Fall sagen, er ist... Warum wünscht er sich denn immer diese komische bayerische Lied da? Der kommt aus dem Freistaat Bayern. Also mir hat er gesagt, er kommt aus der Oberpfalz und ich darf niemals sagen, er ist ein Franke. Das wäre eine Beleidigung. Den Franken, der zum... Warum wünscht er sich denn jedes Mal das? Ja, Husky, naja, gut, das okay. Wollen wir jetzt mal wissen von dir. Warum wünschst du dir sowas? Da Guck an, Oberpfalz ist in Bayern, ja. Sunny kennt nur Berlin und Brandenburg und vielleicht Duisburg, weil sie da niemals hinfahren würde. Und ach, guck mal hier, die Wolke wird so langsam, fährt sie ihre Krallen aus. Hey Mädels, lass die Finger von meinem Husky. Die lacht sich ein bisschen weg und ich würde mal sagen, lieber Wolke, ich habe längere Krallen als du. Nicht sehen, wie ich bin, ganz zerbrechlich. Oh, du siehst mich und ja, dem Joe beschlägt schon wieder die Brille. Die Kerstin braucht den dritten oder 27. Kaffee heute Morgen. Der Werni geht jetzt mal pipi und Sunny, um Gottes Willen, hat die Verantwortung für alles. Also wenn gleich Stille ist, wisse warum. Lieber Husky, wie können wir dich denn am frühen Morgen verschachern? Wir wissen ja nicht mal, wie du aussiehst. Ich kann nur sagen, du bist 39, warst gestern beim Friseur und bist glücklicher Single. Bisher meldet sich keine Dame bei mir, die dich haben möchte. So, und jetzt kommt hier meine sexy Hexi, gewünscht von meiner Lara, dicken Kuss nach Holland. Für mich nur alleine mein Robbie Williams mit Let Love Be Your Energy. Ja, Liebe ist immer die beste Energie. Daddy. Say it, sorry, kids, we got no reply. If you're willing to change the world, let love be your energy. I got more than I need when your love shines down on me. So, Herr Husky, jetzt geht's aber los. Wer um Gottes Willen ist denn schon wieder Susi? Also ich kenne ja eine Lara, ich kenne Kerstin, ich kenne Angie, ich kenne eine Eisi, aber wer um Gottes Willen ist Susi? Why don't you love your brother? Are you out of your mind? Daddy wills the sun down from the sky. So, ich sage es ja ungern, aber wenn sich einer noch was wünschen möchte, dann darf er das gerne tun und natürlich auch gerne über meine Lieblingstelefonbuch. Guck mal, und da steht, Susi ist meine Maschine in der Arbeit. Der liebt seine Arbeit mehr wie jeden anderen. Na, um Gottes Willen, du wärst nie ein Mann für mich. Wenn, dann gehört mir mein deine ganze Liebe und nicht deiner Maschine. Yeah. So, ja, Husky, der Chefarzt Dr. Joe, hat sich extra für dich einen Song rausgesucht, weil du ja deine Maschine mehr liebst wie alles andere. Deswegen hat er sich für dich, nur für dich gewünscht, Unheilig mit Maschine. Aber die Dr. Joe, wir blenden die ein bisschen früher aus, weil 7 Minuten Maschine, oh Gott, das ist ja ein halber Arbeitstag. Ja, und so lange kann ja kein Mensch löten. Ja, lieber Husky, ab 39 geht's definitiv abwärts für euch Männer. Nur zwei Husky, Männer. Lass dir das nicht einreden mit 39. Ich bin jetzt 31,5. Nur zwei Männer bleiben noch attraktiv im Alter und das ist natürlich mein Werni und mein Joe. Ja, ab 39 geht's abwärts und du bekommst mehr Falten. Ich würde sagen, da machst du irgendwas falsch. Der Werner sagt, es sind Lachfalten. Ich würde ja sagen, es sind Sorgen-Stressfalten. Sie beginnt sich zu bewegen. In ihren Adern pulsiert das Öl. Energie lässt die Erde beben. Ihr Blick fordert schnell. Ihre Hände aus Metall. Und ihre Lippen aus nacktem Stahl. In der Tiefe. So, ich quatsch einfach mal dazwischen. Wir haben es 10.25 Uhr. Ja, und sehr geehrter Herr Olli, Sie wussten es noch nicht, aber Sie kommen nicht pünktlich auf den Stream. Bei Werner streikt die Technik. Wir können leider nicht pünktlich Übergabe machen. Es tut mir unsäglich leid. Du musst leider noch etwas warten. Und jetzt war die Lara am Drücker und die Lara hat sich rausgesucht, weil es so schön passt. Die erste allgemeine Verunsicherung mit Nagelbrett. Ja, und der Husky, sehr geehrte Damen und Herren, hat einen Korb Bügelwäsche abzugeben. Ja, Herr Zehn, was bietest du denn für diesen Korb Bügelwäsche? Mein Nagel ist die Eifersucht, mein Hammer ist die Wut. Komm, nagel mich so lang du kannst, erst dann fühle ich mich gut. Also ich weiß ja nicht, ob man dieses Lied jetzt schon spielen kann. Nee, also ich würde sagen, Lara, wo hast du denn das rausgefunden? So, wir machen mal ganz schnell weiter mit einem Lied, gewünscht durch einen Klick-Button, nee, Wunsch-Button. Linkin Park mit One Step Closer. I cannot take this anymore. Saying everything I said before. Sag mal, Herr Husky, ich weiß ja nicht mal, wie du optisch aussiehst und du schreibst mir, wenn ich für dich bügel, dann darf ich dich küssen. Ich weiß doch gar nicht, ob das eher eine Bestrafung ist als ein Genuss. I could find a way to disappear. All these thoughts, they make no sense. I found bliss in ignorance. Nothing seems to go away over and over again. Just like before. Everything you say to me takes me one step closer to the edge. And I'm about to break. I need a little room to breathe. Cause I'm one step closer to the edge. I'm about to break. Husky, wie soll ich es mir denn aussuchen? Ich küsse doch niemanden, den ich nicht kenne. Gibt es denn sowas? So, sehr geehrter Lutz, bei dir weiß ich, wie du optisch aussiehst und deshalb kommt jetzt für dich von Herzen dein Wunsch. Westlife mit All Out of Love. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too. But what else could we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart. For times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring. When today doesn't really know, doesn't really know. I'm all so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I want you to come back. I'm not alone. What am I without you? Ja, dem Joe beschlägt schon wieder die Brille vor Lachen. Irgendwas mit Brett und Bügeln. Joe, ich bügel nicht. Ich gehe auf kein Brett. Ich bleibe hier an Wernis Nette. Mir ist schon kochend heiß hier übrigens. Ich sitze neben einer Heizung, die auf 5 gestellt ist wahrscheinlich. Oder der Werni hat so innerliche Hitze. Ich sag's euch, es ist und bleibt ihn heiß. Wunderschönen guten Morgen mal zu euch nach Berlin. Hier aus Holland, hier ist die Lara. Ja, ich finde das ja wirklich super klasse, das Sonny nach so langer Zeit mal wieder zu hören. Also du und der Werner, ihr macht das einfach super, super, super. Ein ganz großes Kompliment. Und ich hoffe, dass ihr das nochmal öfter macht. Ja, Lara ist ein bisschen erkältet, das hört ihr wohl. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen mit so einer langen Leitung. Ja, ich liebe Grüße auch an alle in dem Chat da und alle in den Messis und alle Kollegen und Hörer. Und ja, ein Wunsch, weißt du was, Sunny, spiel doch mal das Lied, was du mit dem Olli zusammen auf dem Event gesungen hast. Du weißt schon, was ich meine, ne? Na, noch viel Spaß euch und liebe Grüße nach Berlin. Eure Lara. Tschüsschen. Tschüss. Ja, im Original ist es eigentlich von Roy Black, aber den hat der Werni Habe ich auch, aber auf einem anderen Rechner und da komme ich jetzt nicht ran. Den hat er mumifiziert, jedenfalls haben wir den nicht. Wir haben nur die orthopädischen Strümpfe und den Gildohorn. Aber jedenfalls kommt hier unser Eventlied. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ja, ich möchte nur sagen, ich war Sunita und er war Olu Black. Genau, so haben wir es gesagt. Was man selber will. Dann sind wir frei und keiner sagt mehr, du sei still. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es, auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen. Lieber Joe, mein Navi ist ganz, ganz toll und es ist ein TomTom und es ist ein ganz tolles. Siehst du, deswegen heißt das Ding ja TomTom. Deswegen, das funktioniert immer nur im Kreis. TomTom. Ich habe ja den Weg gefunden. Bloß eine Stunde für 22 Kilometer in Berlin ist schon ein bisschen hardcore. Da laufe ich ja schneller, als mit dem Auto zu fahren. Der Werni ist ja auch noch jung und knackig, ne? So, und Nicole Nadine freut sich und bedankt sich schon mal. Wir sind ja noch gar nicht weg, aber trotzdem danke für die Komplimente und freut sich natürlich schon auf den Olli. Ja, herzlich, ich muss dich enttäuschen, der Olli kommt heute nicht auf Sendung. Doch, der kommt, der drängelt ja schon. Wir haben aber extra Sicherheitsgurte an unsere Sitze hier angebaut, damit er uns nicht so schnell runterschubsen kann. In ferne Länder. Einmal um die ganze Welt. An. Und die Ivy ist entzückt, die 10 nackte Friseurinnen, die ist total freut sich und hippelt mit. Oh, habe ich schon erwähnt, dass ich den Olli gar nicht mag. Denn dann sagen wir schön ist es, auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allem freuen und alles sehen. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Der Husky ist natürlich bei dem Wort nackte Frauen sofort am Start. Ja, Herzchen, atme tief durch. Hier ist keine Friseurin weit und breit. Sag die Biene zu dem Stachelschwein, du und ich. ich wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt, Schuhschein. Denn Joe war wieder kreativ in Bernies Liste unterwegs und hat sich ausgesucht, oder was, die Lara? Da ist ja auch Schnuppe. Jedenfalls von Eni van de Maiklokke ist also aus Holland gewünscht. Schöngeist mit Zucker, Zucker. Butter, Butter schmiert nicht. Honig, Honig tropft nicht. Salz und Pfeffer würzt nicht. Du bist die Hand an der Kehle, Fegefeuer meiner Seele. Aha. Du bist die Hand an der Wiege, dominierst all meine Triebe. Aha. Der Joe ist echt süß, der möchte hier den Husky motivieren anzurufen, aber ich glaube, ein bayerisches Madel würde sich das trauen, aber so ein bayerischer Bub nicht. Ja, ich sag's immer wieder, die einzig wahren Männer gibt's in Berlin. So, ja. Nein, nicht nur die einzig wahren Männer. Dr. Joe, du weißt doch, die Berlinerinnen sind immer klasse, die können alles auch verstehen, nur keine Widerworte. Oh, ist der frech. Feuer meiner Seele, aha. Du bist die Hand an der Wiege, dominierst all meine Triebe, aha. Aber ich sage mal, als Strafe dafür, dass der Husky sich nicht traut anzurufen, muss er demnächst innerhalb von 2 Tagen, er hat eine Frist, ein Foto schicken von ihm im Dürndl. Ich denke, das ist eine gerechte Strafe. So ein Mann im Dürndl mit behaarten Beinen und frisch gerasierten, frisierten Kopf ist doch bestimmt ansehnlichst. Los, brav Husky, die Sunny möchte dich hören, also ruf mich an. Du bist die Hand an der Kehle, Fegefeuer meiner Seele. Jetzt hat jemand auf den Button geklickt und zwar wünscht er sich oder sie oder er, sie ist Marquez mit London, Milano und Berlin. Soy libre por la primera vez. Io tomo mi jaqueta. Como voy a Ja, die die Holländer sind immer ganz schnell am Start und sagen schon danke. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Jetzt drängt mich mal bitte nicht weg vom Mikro. Jetzt habe ich es gerade mal hingekriegt, dass kein Fenster blinkt, alle Menschen hier bedient sind und der Husky jetzt hoffentlich das Telefon in die Hand nimmt. Ja, und ich sage mal, es gibt... Wir können ja auch nicht vom Hocker fallen. Wir sind ja angeschnallt. Der ja. Olli kann ruhig drängeln. Und wenn wir fallen, dann fallen wir tief, weil Werni wohnt, glaube ich, im 17,5. Stock. Dreifach-Küsschen, nämlich für zwei Vögel und ein Schätzchen geht nach Dortmund. Dickes Küsschen aus Berlin. Jetzt war der Werner ganz schnell und hat sich mal auch ein Lied gewünscht. Ist ja sein. Nämlich Schandmaul, drei Lieder. Nee, wir haben noch ein paar mehr. Der Olli muss eben noch ein bisschen warten. Ach, das macht er doch gerne. Ein hoher Fürst rief zum Turnier der Barden der Sänger hin. Sie sollten spielen ihre Lieder, ihm zu frönen, dass der Sinn. Dem Sieger winkte Gold und Silber und so eilten sie herbei. Die Luft erfüllt von ihren Klängen, ein großes Fest fürs Volk dabei. Viele hatten schon gesungen, als ein junger Mann trat vor. Darf ich euch mein Liedlein singen? Der Pöbel johlte laut im Chor. Ein König brachte Kriege einst, zerstörte meine Stadt. Und meinen Bruder schlug er tot, den einzigen. So, man muss ihn ja mal loben. Also, Husky, meine Ohren kräuseln sich ja. Du bist ja ein richtiger bayerischer Bub. Uiuiui, ich sag's euch, Mädels, Ohren demnächst auf in ein paar Minuten und ganz laut gedreht. Ich hab hier ein Single 39 im Angebot, frisch vom Friseur. Wolke, du musst vorsichtig sein. Ich hab doch vorhin schon gesagt, unsere Drehtür ist frisch geölt. Sag mal, wie viel Flugmeilen hast du denn schon hinter dir? Ja, die Wolke will wohl nach Berlin, weil wir haben hier eine Trillion Wolken. Wir haben es heute ein bisschen bewölkt, aber wir haben ja die Sonne im Herzen. Der Sänger hob erneut die Stimme, Stille herrschte um ihn her. Jeder lauschte ganz gebannt der zweiten Strophe umso mehr. Ich nahm ein Schwert und tat den Schwur der Rache und des Rechts. Nach vielen Jahren steh ich hier, die Klinge nach dir lächzt. Ich nahm ein Schwert und tat den Schwur der Rache und des Rechts. Nach vielen Jahren Wort des Fürsten böses Herz. Als dieser Tod am Boden liegt, des Barden Herz ist frei von Schmerz. Ein Lied hab ich noch zu singen, schreit der Sänger hin zum Volk, dann könnt ihr mich. Ja, meine Damen und Herren, zu dem Herrn mit dem O-Punkt muss man ja nicht sagen. Aber Herzchen, was meinst du denn auf der Startseite? Werner und ich können nichts erkennen mit unseren zarten, wunderschönen Augen. Zu dem vor euch steht der Sieger vom Turnier. Jetzt ist er tot, die Rache mein. Das Liedlein endet hier. Hört mir nur zu, denn vor euch steht der Sieger vom Turnier. Hallo, hier ist der Husky aus Regensburg. Ihr habt gar keine Ahnung, was ich mir alles traue. Ich habe jetzt hier endlich meinen inneren Schweinehund oder Sauhund oder Saubier oder wie auch immer das Viech hat, überwunden und schicke ganz, ganz liebe Grüße aus dem vernebelten Bayern nach Königreich Hollandien und in die große Hauptstadt. Und tschüss. Der Werni ist süß, der sagt jetzt so, jetzt kommt ein Song. Ja, jetzt kommt die Fliege. Nee, was? Ach, die Regie. Sehr schön. Ja, die Regie, die führt Zanni heute. Ich frag niemand nach dem Weg. Ich will mich hier verlaufen. Ich glaube an das Gute. Und dass es kommt, wenn wir es brauchen. Alles steht. Was ich weiß, will ich vergessen. Ich will in Billigfliegern sitzen und die labrigen Kartoffeln essen. Die Zeit packt meine Koffer schon so lang, bevor ich gehe. Denn die Also Herr Lou, jetzt haben wir die Shoutbox erkannt nach einem Refreshing. Ja, wir sind ja nicht die Schnellsten, aber eure Kommentare sind ja echt Zucker. Da wird die Sunny ja rot sehr unangenehm. Eigentlich sieht mich niemand außer der Werni, obwohl ich äußerst hübsch heute aussehe. Wie das Wetter an der Nordsee. Die können voraussagen, was sie wollen. Es macht sowieso nur was es will. Herr Olu, du musst doch nicht immer meine Flirt-Tricks verraten. Jetzt weiß jeder, wie ich an meine Telefonnummer komme für mein schwarzes Buch. Was meinst du, wie ich euch alle anrufen kann? Natürlich durch meine Lieblingsbox. Ich habe alles gespeichert und jetzt auch die Nummer vom Hast. Jeeha! Alles steht so auf Anfang, alles fliegt und nichts ist fest. Ja, und jetzt muss ich nochmal besonders was für meinen kleinen Dr. Joe sagen, mein kleines, süßes, holländisches Stückchen. Der Husky schreibt, ich lasse meine Nummer ändern. Dazu kann ich nur sagen, das kannst du knicken, Herzchen. Der Joe liebt es, wenn ich das sage, und deshalb nochmal, das kannst du knicken. Und der Zufall auf dem Weg, was ich brauch, kann man nicht kaufen. Das trifft man unterwegs. Alles steht so auf Anfang, alles liegt und nichts ist fest. aber nicht übertreiben, ja? Du bist zwar ein zuckersüßer, charmanter, wirklich liebreizender Mann, aber groß bist du nicht als Mann. Und ansonsten eigentlich nicht. There'll be no strings to bind your hands if my love can't bind your heart. And there's no need to take a stand, it was I who chose to part. I see no need to Nein, der Joe ist genau richtig, sagt die Lara. Und jetzt kommt ein Lied. Maggie Reilly mit Angel of the Morning. Ja, das würde ja genau passen bei uns beiden. Deshalb jetzt Angel of the Morning. Touch my cheek before you leave me. Call me Angel of the Morning. Then slowly turn away. Maybe the sun's light will be dim, it won't matter anyhow. If morning's echoes as we've sinned, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Before you leave me, call me Angel of the Morning. Then slowly turn away. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Olli leidet leider an Diarrhoe heute Morgen. Schätzchen, wo schwirrst du denn rum in deinem kleinen Schloss in Duisburg? Der Werni möchte mit dir kommunizieren und du lässt ihm einfach im Stich und brichst ihm am frühen Morgen sein kleines, süßes Herz. Ja, lieber Olli, bitte, bitte melde dich. And if we're victims of the night, we won't be blinded by the Call me Angel of the Morning. Touch my cheek before you leave. Call me Angel of the Morning. Touch me before you leave. You call me Angel of the Morning. Touch my cheek before you leave me. Slowly turn away. I won't beg you to stay. So, und das war's dann mit unserer heutigen Morgensendung. Wir wünschen jetzt weiterhin viel Spaß beim NRW Chaos Radio. Nach uns jetzt erstmal der labernde Lolli, der euch jetzt die Ohren voll labert. Du darfst auch ruhig was sagen. Also, ich bin völlig befangen. Ja, Sunny sagt natürlich auch, auf Wiedersehen. Wir hören jetzt noch zu und trinken in Ruhe einen Kaffee und lassen uns jetzt mal nicht stressen, sondern stressen jetzt den Olli. Iha! Eben, genau so. Und uns bleibt denn nur wieder übrig zu sagen, macht's gut, Nachbarn. Bis zum nächsten Mal. Es ist so weit, der Abschied naht. Die Zeit für lieber Olli, du bist ein richtiger Stinkbolzen. Der Bernie möchte schon, aber wir wollen dich nicht beleidigen, weil so gut wie wir kann es niemand machen heute Morgen. Seit vielen Jahren komm ich zu euch. Ihr seid so gut zu mir. Ich fühl mich längst bei euch zu Haus. Ich danke euch dafür. Es war so schön, bei euch zu sein. Doch einmal muss man gehen. Ich freu mich schon aufs nächste Mal, auf unser Wiedersehen. Sind so wie ein Geschenk. Ich weiß schon jetzt, dass ich noch lang an diesen Abend denk. Es war so schön, bei euch zu sein. Doch einmal muss man gehen. Ich freu mich schon aufs nächste Mal, auf unser Wiedersehen. Passt gut auf euch auf. Es war so schön, bei euch zu sein. Doch einmal muss man gehen. Ich freu mich schon aufs nächste Mal, auf unser Wiedersehen. Ich freu mich schon aufs nächste Mal, auf unser Wiedersehen.